Bildung ist keine Ware. Do it live! I can all write it and we'll do it live! Fernsehen macht hier so eine scheißliberale Sendung. Ja, wir haben hier die Möglichkeit, hier noch antisozialistisch zu quatschen. Einige können evolutionär reden, einige dürfen revolutionär reden, ja? Und was passiert objektiv ist, an der Unterdrückung ändert sich überhaupt nichts. Hier gibt es keine Kopien, hier gibt es nur eigenen Scheiß. Und hier gibt es keine Show, hier gibt es nur was Echtes. Im Mainstream läuft eine Scheiße, das ist mir schon manchmal Schlechtes. Also check this. Deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? It's time to get education. Hallo und herzlich willkommen zu Reducation, die dritte Ausgabe. Ja, heute sind wir wieder hier in bei Radio Unerhört 90.1 im Funkhaus zusammen mit Justina. Hallo. Marius. Hi. Und die Jane, möchte die auch was sagen? Jane schweigt lieber. Jane, willst du mal Hallo sagen? Ich glaube, euer Mikrofon ist noch nicht am Start. Nee, nee. Jetzt bist du da. Moin! Hey Jane. Ja, und ich bin der Yannick und ja, los geht's, würde ich sagen. Wir haben heute wieder viele Themen parat. Erstmal bleiben wir in Marburg. Da gibt's ein neues Bündnis. Dazu werden wir gleich kommen. Dann möchten wir über solche nächtlichen Aktivitäten von manchen Marburgern reden und anschließend noch andere kleinere News bringen. Dann werden wir uns auch in den globalen Kontext bewegen. Da gibt es viel zu berichten, da geht gerade sehr, sehr viel ist gerade sehr, sehr viel los auf der ganzen Welt. Wir werden eigentlich in alle Himmelsrichtungen gucken. Dazu dann genaueres später. Und dann haben wir noch sozusagen als Sendungshighlight ein Interview mit der Betriebsratsvorsitzenden des Uniklinikums. Wer vielleicht ein bisschen so lokale News verfolgt hat, hat vielleicht mitbekommen, dass da große Kürzungen am Start also angekündigt worden sind, und wir haben uns mal mit der Frau unterhalten, die für den Betriebsrat eben spricht. Und ja, das ist ganz ehrlich gesagt noch ein bisschen in der Produktion, darum kommt das so spät. Hätte vielleicht eher noch in den lokalen Teil gepasst, aber jetzt ist das halt so. Und bevor wir dann gleich mit unserem Interview zum diesem neuen Bündnis begeben werden, würde ich sagen, spielen wir erstmal noch ein bisschen Musik. Mhm, genau. Und das wird in diesem Falle Asian Dub Foundation sein mit 19 Rebellions. So, und dann sind wir wieder zurück. Und zwar werden wir als nächstes mit den M31-Protesten weitermachen. Vielleicht ist manchen von euch aufgefallen, dass es jetzt auch ziemlich in vielen Kreisen rumgegeistert, dieses M31-Proteste und Blockaden, die jetzt auch für Mai geplant sind und der große Aktionstag am 31. März. Dazu haben wir in die heutige Radiosendung Max vom Krisenbündnis Marburg eingeladen und er wird uns jetzt ein bisschen was zu dem Bündnis erzählen. Hallo alle miteinander, da sind wir wieder bei Reducation in Marburg bei 90.1 FM und wir haben bei uns heute sitzen den Max vom Krisenbündnis in Marburg. Warum wir ihn eingeladen haben, vielleicht hat der oder die eine von euch von M31 was gehört. Was das genau sein wird, das wird uns gleich Max erklären und ich gebe ihm auch gleich das Wort. Ja, also ich bin Max vom Krisenbündnis. Wir haben uns gegründet als Reaktion auf die geplanten Aktionen, die jetzt Ende März stattfinden und im Mai. Da werde ich auch später nochmal genauer drauf eingehen. Wir wollen quasi die Mobilisierung für Marburg quasi übernehmen und machen Veranstaltungen, werden auch zu Demos mit aufrufen und versuchen, das Ganze ein bisschen auch nach Marburg zu tragen, die Krisenproteste. Und das ist halt auch, wollen halt auch einen Ort bieten für Leute, die sich einbringen wollen, die nicht jede Woche mehrfach nach Frankfurt fahren können, aber trotzdem teilnehmen wollen. Deswegen bieten wir quasi als Ort mitzumachen, das Krisenbündnis. Und das nächste Treffen ist dann, ist am 19.03. im DGB-Haus um 19 Uhr. Und sonst haben wir inzwischen auch eine Internetseite krise-marburg.org. Genau. Vielleicht kannst du noch kurz dazu sagen, um welche Proteste handelt es sich denn? Also welche Krise, warum gibt es das Krisenbündnis, wogegen seid ihr, wofür setzt ihr euch ein? Ja, also warum Krisenproteste? Gerade in Deutschland ist es ja eine Frage, weil seit Monaten sind überall auf der Welt Proteste auch losgetreten in Nordafrika, die jetzt nicht direkt damit zu tun haben, aber da haben sie wurde wieder mal gezeigt, dass man sich auch gegen starke, repressive, starre Strukturen wehren kann. Daraufhin wurde in den USA, hat sich die Occupy-Bewegung gegründet mit Occupy Wall Street. In Spanien und in Griechenland sind die Leute auf die Plätze gegangen, um gegen die Sparpolitik der EU vorzugehen und überall ist was passiert. Auch in Deutschland gab es eine kleine Occupy-Bewegung, aber die großen Proteste gegen die Krise haben bisher nicht stattgefunden. Daher ist jetzt auch der Plan, endlich mal was zu machen. Daher gibt es halt verschiedene Bündnisse, die sich gegründet haben, um die Krisenproteste auch in Deutschland sichtbar zu machen und das aber auf nicht nur auf Deutschland bezogen, sondern auf jeden Fall europaweiter und generell internationaler Ebene. Wenn du jetzt Krisenproteste sagst, darf man das jetzt so verstehen, dass ihr gegen Krisen seid oder wie ist das gemeint genau? Dass ihr, also das ist natürlich so nicht. Also Krisenproteste meint natürlich jetzt als Reaktion auf die bestehende oder gerade stattfindende Krise, die aber auch nur eine unter vielen Krisen des innerhalb des kapitalistischen Systems sind. Und somit, dass im krisenhaften System des Kapitalismus gerade wieder eine tiefere Krise stattfindet, aber uns geht es nicht nur darum, die aufzufangen, sondern auch über den Kapitalismus hinaus zu denken und zu agieren und uns nicht dem Diktat der kapitalistischen Verwertungslogik zu unterwerfen. Und was bedeutet das jetzt für das Krisenbündnis Marburg? Wie macht ihr das? Wie setzt ihr eure Ziele um oder wie verfolgt ihr die denn? In Marburg versuchen wir jetzt uns möglichst eine Basis zu schaffen von Marburg aus, jetzt erstmal fokussiert auf die großen Ereignisse in Frankfurt, M31, also im März und halt die Mai-Blockaden und versuchen die quasi durch Veranstaltungen zu auch inhaltlich zu untermauern und das halt eben auch in Marburg sichtbar zu machen und dass es halt nicht nur begrenzt bleibt auf Frankfurt oder so. Welche Blockaden sind das denn, die im Mai stattfinden? Vielleicht für all diejenigen, die das noch nicht wissen. Also im Mai, es hat sich jetzt im Februar bei der Großen Aktionskonferenz wurde eine Aktion geplant für den 16. bis 19. Mai. Die es sollen europaweite Aktionstage werden, die hauptsächlich in Frankfurt stattfinden werden mit internationaler mit Teilnehmern aus vielen verschiedenen Ländern, wo die in drei Teile geteilt ist. Es soll Platzbesetzungen stattfinden über das Wochenende vom 16. bis zum 19. Mai, wobei es während des Wochenendes zu einer Blockade der Europäischen Zentralbank, weiterer Banken und Geschäfte, Leiharbeitsfirmen, Konzerne stattfinden soll, um auch neben der ganzen ja auch richtigen Kritik am Finanzsektor aufzuzeigen, dass es auch mehr geht, also auch um mehr geht und der Kapitalismus nicht nur schlecht ist im Sinne des Finanzsektors, sondern im Ganzen. Und dann wird es auch noch zum Abschluss des Wochenendes soll es dann eine internationale Großdemonstration geben, die nochmal inhaltlich die inhaltlichen Punkte rüberbringen soll. Wobei diese Mai-Aktion auch nicht das Ende der Krisenaktionen gegen die Krise sein soll, sondern das ist jetzt der letzte große Punkt, der geplant ist, aber daraufhin soll es quasi immer noch weitergehen, bis was verändert wurde. Und ist es so, dass, also ich habe jetzt rausgehört, ihr arbeitet ja auch mit den Aktiven in Frankfurt zusammen oder zumindest da besteht eine Verbindung zwischen euch, ihr kommuniziert auch miteinander. Wie ist es denn, was ist denn für Marburg in Mai geplant oder wird sich alles auf Frankfurt fokussieren? Was passiert in der Hinsicht? Also es wird verschiedene Veranstaltungen in Marburg geben, es wird Aktionstrainings geben und sonst ist es noch relativ offen. Es gibt deswegen auch die Möglichkeit, jetzt noch ins Krisenbündnis dazuzustoßen mit neuen Ideen und neuen Plänen. Wir wollen noch viel mehr machen. Genauere Termine werden dann noch bekannt gegeben, beziehungsweise wenn ihr alle mitmacht, könnt ihr sie auch selbst bestimmen. Okay. Und kannst du uns vielleicht noch sagen, welche Akteure und Akteurinnen am Krisenbündnis beteiligt sind? Sind das nur Privatpersonen oder sind das auch institutionelle Akteure? Also es sind verschiedene Gruppen aus Marburg, linke Gruppen daran beteiligt, aber auch Gewerkschaften und beziehungsweise GewerkschaftsvertreterInnen und Leute von Attac Marburg und genau, verschiedene, viele Einzelpersonen. Genau, wer noch alles dabei ist, kann ich gerade gar nicht so genau sagen, aber es sind viele Leute zurzeit, aber es wäre noch viel besser, wenn noch viel mehr Leute dazukommen und das Ganze unterstützen. Und wenn es so ist, dass jetzt nach diesem Radiobeitrag viele Leute jetzt dazustoßen wollen, wie machen Sie das? Wie können Sie euch erreichen? Habt ihr eine Kontaktadresse, eine Homepage, auf der man sehen kann, was gerade so passiert? Genau, also wir haben wir geben immer auf unserer Internetseite krise-marburg.org, werden alle neuen Termine, neuen Veranstaltungen, alles Mögliche stehen. So auch Ankündigungen von Demonstrationen und ähnliches, aber da wird auch immer stehen, wann das nächste Treffen des Krisenbündnisses ist, wo jeder herzlich eingeladen ist. Und eine E-Mail-Adresse, habt ihr auch eine? Die steht wahrscheinlich auf der Internetseite. Die steht auf der Internetseite auf jeden Fall noch mit drauf, auch mit Schlüssel. Okay. Hast du denn noch irgendwelche Termine, die du unbedingt ankündigen möchtest, die jetzt in der nächsten Zukunft stattfinden sollen? Ja, also da wäre am Samstag ist eine Demonstration von den Beschäftigten der Uniklinik in Marburg und Gießen in Marburg um 14 Uhr am Georg-Gassmann-Stadion, eine große Demo, um gegen massiven Stellenabbau im Klinikum zu gehen und die als Folge auch der Privatisierung natürlich, aber auch nicht losgelöst von den aktuellen Krisenerscheinungen, die ja alles auch kontaminieren, was an Entscheidungen in den nächsten Monaten, Wochen und so fallen wird. Okay. Und wenn du vielleicht noch zum Schluss sagst, das hast du zwar schon, aber nochmal zu wiederholen, wann euer nächstes Treffen und wo es stattfindet? Genau, unser nächstes Treffen wäre am 19.03. im DGB-Haus um 19 Uhr. Alles klar. Ja, vielen Dank. Vielen Dank fürs Interview. Bitteschön. Genau. Was man noch dazu sagen kann, wenn man sich weitere Informationen besorgen möchte, es gibt da mehrere Internetadressen, die einem weiterhelfen. Neben dem krise-marburg.org gibt es auch march31.net oder eben march auf Englisch und dann 31.net oder european-resistance.org. Es gibt, glaube ich, auch noch eine weitere Webseite, die habe ich gerade nicht vor mir. Also es wird natürlich auch noch ganz vielen anderen Webseiten dafür mobilisiert. Was mir jetzt noch spontan einfällt, ist auf der Fels-Seite. Das ist fels.nadir.org. Okay. Also das Fels ist halt so eine Gruppe für eine linke Strömung aus Berlin. Und die sind halt relativ prominent auch in der interventionistischen Linken organisiert. Und gut. Ja. Aber wenn ihr das googelt, da findet ihr Tonnen von Seiten. Ja. Und wir können ja auch in der Zwischenzeit gucken, ob wir die Adresse finden und die dann immer noch ansagen. Genau, können wir später noch einwerfen. Auf jeden Fall wollen wir das auch weiter als Red Education beobachten, begleiten und also in der nächsten Sendung wird es bestimmt einen Bezug dazu nochmal geben. Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema. Vorher würde ich aber sagen, gibt es nochmal einen Track? Ja, wir hören jetzt einen Track von Roots Maneuver, wo mir der Titel allerdings unbekannt ist, aber enjoy. Juhu. Ja, herzlich willkommen hier zurück bei Radiocation auf Radio Unerhört 90.1. Genau, und jetzt leiten wir zu unserem nächsten Thema über, was nicht unbedingt einen lokalen Bezug hat, aber auch. Und zwar wollen wir uns ein bisschen unterhalten über das Thema Containern und vielleicht noch eine kurze Anekdote dazu. Das Thema stand schon länger fest, also schon vor ein paar Wochen und wie der Zufall es so will, ging erst die Woche in den Medien ja der Bericht oder die Berichterstattung zu der Studie der Uni Stuttgart, in der es darum ging, wie viele Tonnen Lebensmittel, noch verwertbare Lebensmittel, in die Mülltonnen geschmissen werden hier in Deutschland. Und es handelt sich um laut dieser Studie um 6,7 Millionen Tonnen Lebensmittel und über die Hälfte davon wären laut der Studie teilweise noch zu gebrauchen. Aber was es genau damit auf sich hat und um euch so einen Einblick zu geben, zu welchen Erkenntnissen diese Studie gekommen ist, haben wir einen kurzen Mitschnitt aus dem Nachtmagazin auf der ARD, der, glaube ich, letzte Nacht gelaufen ist. Und das würden wir uns kurz hier anhören und danach das Thema Containern vorstellen, was ja super passt dazu, und so ein bisschen diskutieren, was es ist, warum es gemacht wird und so weiter. Wirtschaftsministerin Ilse Aigner gibt zu, es zu tun. Bei meiner Arbeitstätigkeit ist der Kühlschrank eher übersichtlich gefüllt. Das hat was mit der Tätigkeit zu tun. Aber natürlich ist auch was drin und ich ärgere mich am allermeisten, wenn es mir auch mal passiert, dass ich außerplanmäßig irgendwo verreisen muss, dass dann auch ich mal was wegwerfen muss. Am häufigsten im Müll landen Obst, Gemüse und Backwaren. Viele Lebensmittel werden weggeschmissen, sobald das Haltbarkeitsdatum auf der Packung abläuft. Obwohl das häufig überhaupt kein Problem sei. Valentin Thurn hat sich in seinem Film Taste the Waste mit der Wegwerfkultur in der Lebensmittelbranche beschäftigt. Er sieht auch die Industrie in der Pflicht. Es gibt ja zwei Daten. Das eine, was mit Gesundheitsgefahr zu tun hat, und das andere, was nichts mit Gesundheitsgefahr zu tun hat. Jeder verwechselt sie fast gleich aus. Warum tut man die nicht auf den Produkt grafisch, farblich, klar unterscheidbar aufdrucken? Mit seinen Vorwürfen zur Verschwendung von Lebensmitteln steht Thurn nicht alleine, sondern erhält Unterstützung aus der Opposition. Frau Aigner hat versucht, in der ganzen Diskussion um Lebensmittelverschwendung eigentlich immer die Schuld dem Verbraucher zuzuschieben und zu sagen, da gibt es jetzt ein bisschen mehr Beratung und dann wird alles gut. Und das geht vollkommen am Problem vorbei. Man muss wirklich vom Acker bis zum Teller alles in den Fokus nehmen und muss ein Gesamtkonzept machen. Aigner startet jetzt eine Kampagne und Ende des Monats will sie mit Experten eine gemeinsame Strategie gegen die Lebensmittelverschwendung entwickeln. Es gelte das Motto, das Essen gehört auf den Tisch und nicht in die Tonne. Genau, nachdem das Essen dann in der Tonne gelandet ist, gibt es Menschen, die sich dieses Essen dann eben holen, weil sie es brauchen oder weil sie das eben aus politischen Überzeugungen heraus machen. Also sie eignen sich eben die Produkte an in der kapitalistischen Verwertung, so heißt das auf anarchopedia.org. Also in der kapitalistischen Verwertung eben abfallen, da sie geringe Normmängel haben oder das Mindestverkaufs- oder das Mindestverkaufshaltbarkeitsdatum bald abläuft. Das sind Produkte, die vielleicht Dellen haben, also bezogen auf Gemüse und Obst oder eben Joghurtpäckchen, die irgendwie eingedrückt sind oder irgendwelche Produktionsfehler aufweisen oder ähnliches. Also sind absolut genießbar und da sie dann im Müll liegen, nehmen sie sich einfach manche Leute mit. Supermärkte, es gibt auch Supermärkte, die Produkte, die bald verfallen sollen, auch um die Hälfte runtersetzen. Aber was, wenn sie nicht gekauft werden, vermute ich dann auch, dass sie in den Mülltonnen landen werden. Manche Supermärkte leider machen das so, dass sie dann die Mülltonnen möglichst unerreichbar für die Menschen konstruieren, also entweder eine Müllpresse benutzen oder eben irgendwelche Chemikalien über die Lebensmittel drüber kippen, sodass das Zeug dann einfach hinterher nicht mehr genießbar ist. Warum sie das tun, ist unklar. Könnte was mit einem Imageverlust zu tun haben, dass sie... Ich glaube, es geht mehr darum, dass wenn das jemand aus Mülltonnen klaut, oder klaut in Anführungsstrichen, dass er dann nicht dafür bezahlt. Und genau, das, und vielleicht ist ein bisschen der Gedanke nach dem Motto, wenn wir das nicht machen, wenn wir das nicht über diesen Weg ungenießbar machen, indem man eben, was weiß ich, Dreck oder Chemikalien drüber kippt, dass dann vielleicht das Argument so, auch wenn es schwachsinnig ist, ne, weil sonst geht ja niemand mehr einkaufen, sondern es warten alle, bis die Sonne untergeht und dann holen sie sich aus dem Mülleimer. Ich habe zudem noch gehört, dass sie das auch machen, weil sie irgendwie verantwortlich sind für diese Lebensmittel oder für die... für das noch Gutsein der Lebensmittel und wenn dann irgendwelche Menschen davon krank werden würden, könnten sie dafür belangt werden. Aber ob das einfach nur eine Ausrede ist... Ich glaube, das ist eine Ausrede. Wenn du das Zeug dort aus dem Mülleimer klaust, dann wird der Supermarkt da nicht mehr für haften. Ja, also ich glaube auch eher, dass die Rechtslage eher so ist, dass der Supermarkt dich verklagen kann, wenn du in ihrem Mülltonnen rumgewühlt hast und nicht, dass man dann danach dann den Supermarkt verklagen kann, weil es nicht so gesund war. Ja. Also ich habe das auch noch nie gehört, dass jemand... krank geworden ist aufgrund von containertem Essen, aber... Ja, das habe ich auch nicht gehört. Allerdings ist der Tatbestand der, dass in Deutschland es so ist, dass eben das Zeug, was schon längst in der Mülltonne liegt und vor sich hin gammelt, tatsächlich noch einen Besitzer hat, nämlich den Supermarkt. Hinzu kommt, dass wenn zum Beispiel die Mülltonnen sich in einem Hof befinden, der durch ein Tor erreichbar ist oder sonstiges, und die Person dann eben irgendwie durch das Tor, übers Tor klettern oder so, dass man sie auch des Hausfriedensbruchs belangen kann, was eigentlich absolut absurd ist. Und es ist auch schon in der Vergangenheit dazu vorgekommen und neulich auch wieder, dass Personen tatsächlich dafür belangt worden sind, Auch wenn es meistens so ist, dass wenn zum Beispiel die Leute dabei beobachtet werden von Verkäuferinnen oder Verkäufern, sie meistens nur ermahnt werden oder irgendwie heißt es, legen Sie es zurück oder wie auch immer. Manche sind auch kulant genug und lassen die Leute das Zeug einfach mitnehmen. Aber es soll eben nicht die Runde machen, vermute ich. Deswegen diese Abschreckungsaktion seitens der Supermärkte. Ja, es ist schon interessant, wie das kriminalisiert wird auf der einen Seite. Und jetzt kommt diese Studie da und wird auch in den Massenmedien, wurde auch ziemlich gehypt. Ja. Ist ja die Frage, ob sich da jetzt auch vielleicht das weiter durchdringen wird und diese Kriminalisierung gestoppt wird oder eben auch nicht. Oder dass vielleicht generell auch mal ein Diskurs darüber stattfindet. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was daraus gemacht wird, weil das Thema Containern ist ja kein neues und es gab ja auch schon diverse Sendungen im Fernsehen, die eben auch das Thema behandelt haben. Und da wurden ja die Menschen erstmal, wie soll ich sagen, sie wurden so ein bisschen als Freaks abgestempelt, die irgendwie aus den Mülltonnen ihr Essen holen. Das ist doch eklig, Igitt, wie kann man das machen? Aber ich finde, dieses Thema gewinnt auch immer mehr an Aktualität. Und vor allem, und das ist halt das Schöne daran, im Zusammenhang mit dieser Studie zeigt sich einfach, wie absurd hier im Essen umgegangen wird, dass eben noch haltbare Lebensmittel, und auf die Haltbarkeit werde ich noch gleich eingehen, einfach so weggeschmissen werden, weil sie irgendwelchen Schönheitsstandards angeblich nicht entsprechen. Vielleicht kann man dazu auch nochmal sagen, so, ne, was du gerade gemeint hast, dass es ja eigentlich irgendwie auf den ersten Blick vielleicht auch irgendwie eklig klingt, Essen aus dem Müll zu holen. Aber es ist halt in der Regel so, dass die Sachen gut verpackt sind, wenn sie in den Müll landen. Die werden nicht einfach so da reingeworfen. Gemüse und Obst ist meistens eingeschweißt. Und auch Backwaren oder andere Sachen sind entsprechend verpackt. Also manche Sachen sind natürlich so verpackt, dass sie dann eben noch zerstört oder halt verschmutzt werden können durch den Supermarkt. Aber in der Regel sind die Sachen eben eingeschweißt und so verpackt, dass sie also auch von der Mülltonne her nicht irgendwie Dreck annehmen oder irgendwie Bakterien oder was weiß ich was. Genau. Warum es auch zu dieser Verwirrung kommt, also warum eigentlich Menschen die Lebensmittel wegwerfen, obwohl sie noch genießbar sind, liegt auch zum Teil daran, dass es ja diese zwei Bezeichnungen gibt, einmal das Verbrauchsdatum und einmal das Mindesthaltbarkeitsdatum. Wisst ihr da den Unterschied von den beiden? Nö. Genau, so geht es, glaube ich, den meisten Leuten, zumindest wird das in den Medien immer so dargestellt. Also das Mindesthaltbarkeitsdatum ist ein Datum, was von den Produzenten selbst vorgegeben wird. Mit diesem Datum garantieren sie einfach nur diese Eigenschaften dieses Produktes, das heißt die Konsistenz, die Farbe, den Geschmack. Das heißt aber nicht, dass dieses Produkt nach Ablauf dieses Mindesthaltbarkeitsdatums schlecht wird. Davon gehen aber die meisten aus und werfen dann einen Joghurt, der irgendwie 2 Tage über dem Datum schon ist, gleich in die Mülltonne. Also aus Erfahrung weiß ich, dass sich solche Sachen locker mal 3 Wochen halten. Also ich hatte auch schon Joghurt gegessen, der schon 3 Wochen verfallen war. Und er war immer noch gut. Du bist noch hier. Ich bin noch da und ich hatte auch keine Schmerzen oder Sonstiges. Das Verbrauchsdatum dagegen, das ist etwas, was bei leicht verderblicher Ware aufgedruckt wird. Zum Beispiel beim Fleisch oder bei Rohmilch. Da steht aber auch immer dabei, wie dieses Lebensmittel aufbewahrt werden muss, also bei welcher Kühlschranktemperatur und so weiter und so fort. Und wenn dieses Verbrauchsdatum, wenn das abgelaufen ist, dann ist es unter Umständen tatsächlich oder könnte unter Umständen gesundheitsschädlich sein, dieses Produkt dann auch zu sich zu nehmen. Und was jetzt Frau Aigner ja irgendwie, ich weiß nicht, was sie vorhat, aber ich habe zum Beispiel, als ich Recherche betrieben habe für den Beitrag, habe ich auch gelesen, dass sie an dem Mindesthaltbarkeitsdatum festhält, obwohl es ja tatsächlich verwirrend für die Leute zu sein scheint. Und was natürlich noch dazu gesagt werden sollte, ist, dass die Produzenten auch ein Interesse daran haben, dass die Produkte ja möglichst schnell schlecht werden, weil sie dann natürlich auch ganz schnell wieder nachgekauft werden. Genau, also vermeintlich schlecht. Ne? Vermeintlich. Also ich denke auch, dass das sicherlich das Problem jedes Politikers oder Politikerin ist, die sich da engagieren möchte, dass sie da sicherlich eine große Lobby hat, die sie irgendwie mit einbauen muss. Und daher wundert mich das jetzt nicht, wenn sie an dem Mindesthaltbarkeitsdatum anhalten wird. Und das ist genau diese Logik natürlich, dass man so ein Datum entwirft, damit eben klar ist, dass der Verkauf auch weitergeht, ja, dass die Leute eben nicht einen Joghurt 3 Wochen lang behalten. Und es wäre vielleicht schon ein Fortschritt, wenn beide Daten auch klar ersichtlich draufstehen würden. Wenn da steht, bis nächste Woche ist das Joghurt farblich, so wie es hergestellt wird und danach kannst du es noch 2 Wochen ohne Probleme essen und ist halt vielleicht die Farbe nicht mehr so schön. Also wenn beide Daten in vergleichbarer Größe auf dem Produkt stehen, wäre das ja schon ein Fortschritt. Also das wäre ein großer Fortschritt, denke ich. Also das so könnte man aber auch am Mindesthaltbarkeitsdatum festhalten. Also ich will jetzt nicht Ilse Aigner verteidigen. Nee, aber also das ist ja auch in Ordnung, wenn ein Konzern irgendwie angeben will, wie lange ihr Joghurt so aussieht wie in der Werbung oder sowas. Ja, so sieht es eh nie aus. Ja, aber ne, das können sie ja gerne machen. Aber also ist auf jeden Fall für mich jetzt nicht weiter unverständlich, warum sie da weiter dranhalten will. Ich meine, das Gleiche hat man auch bei Technik. Da gibt es auch die sogenannte geplante Obsoleszenz, wo Drucker irgendwie nach dem 2005er Druckauftrag plötzlich nicht mehr drucken. Und dann ist es billiger, einen neuen zu kaufen und so. Das ist halt diese Logik, dass eben der Konsum muss weitergehen. Ja. Deshalb habe ich auch tatsächlich echte Zweifel dran, ob sich da so viel ändern wird. Also ich könnte mir viel eher vorstellen, dass diese Studie jetzt zwei Wochen wäre schon ziemlich lang, aber vielleicht eine Woche mal durch die Medien geistert, einen großen Aufschrei bewirkt und danach ist die Sache wieder erledigt, weil irgendeine neue Meldung kommt und dann hat sich das auch schon... Ja, ich denke, in so einem Bereich, da muss jeder Einzelne irgendwas tun. So. Das ist, glaube ich, der einzigste Weg, wie man da vorankommen kann. Ja, aber immer das auf den Verbraucher zu schieben, also wie da eine Dame von den Grünen gesagt hat, ist halt auch nicht die Lösung. Also es sollten da auch schon institutionelle oder wirtschaftliche Zwänge geschaffen werden. Ich meinte das mehr so von der Wahrscheinlichkeit her. Ja, von der Wahrscheinlichkeit her sollten wir wahrscheinlich erst bei uns selbst anfangen. Ja, aber ob die Politik Interesse an einer großen Aufklärungskampagne hat, Die kostet ja auch großes Geld. Fragezeichen. Ja, das auch. Also wäre ich mir nicht so sicher. Aber was ich auf jeden Fall noch erwähnen wollte, ich bin in der Graswurzelrevolution in der Februar-Ausgabe auf einen Artikel gestoßen, der mich verwundert hat. Da ging es nämlich um eine Person, die eben auch containert hat. Das Ganze hat schon im Jahr 2010 stattgefunden und tatsächlich bis zum heutigen Tage mit dem Gericht zu kämpfen hat. Und zwar wurde vor 2 Jahren eben das Gerichtsver... Also es war so, dass die Person offensichtlich in einem Hinterhof einer Supermarktkette inzwischen abgelaufene Kekse aus der Mülltonne gefischt hat. So. Und sie war mit einer anderen Person zusammen. Und dann wurde sie angeklagt, wegen Diebstahls nehme ich an. Und dann war das so, dass aufgrund mangelnden öffentlichen Interesses, wie das hieß, dieses Verfahren erstmal eingestellt worden ist. Nach einer erneuten Prüfung hingegen wurde dann gegen diesen Mann, der da heißt, Carsten Hilsen, der auch ein ziemlich bekannter, zumindest in manchen Kreisen, Anti-Atom-Aktivist sein soll, wurde das Verfahren wieder eröffnet, jetzt aber mit einem anderen Anklagepunkt, nämlich wurde ihm diesmal vorgeworfen, Hausfriedensbruch begangen zu haben, also das, was ich vorhin erwähnt habe. Weil er durch das Tor geklettert, durchgelaufen, wie auch immer ist. Das konnte ich aus der Presse nicht entnehmen. Also das ist etwas strittig, was da genau passiert ist. Sein Begleiter oder seine Begleitung hingegen, gegen die wurde dann die Anzeige wieder fallen gelassen. Also alles ganz dubios, ganz mysteriös. Genau, und dann wurde erstmal der Fall auf unbestimmte Zeit eingestellt, bis eben Januar diesen Jahres. Da wurde das Verfahren wieder eröffnet und es bleibt abzuwarten, wie das dann ausgeht. Also der Aktive selbst wundert sich und fragt sich, ob das eben, ob diese Kosten, die dann auch mit so einem Verfahren einhergehen, ob das so eine Bagatelle überhaupt rechtfertigt, wie das Fischen von weggeworfenen Sachen aus der Mülltonne. In der Schweiz und in Österreich ist das so. Ich gucke gerade nochmal nach, wo das genau war. Ich glaube, das war die Schweiz. Ja, das war Österreich. Genau, da ist es so, dass Sachen, die im Müll landen, als herrenlos gelten und deswegen ist es auch keine Straftat, sie sich zu nehmen. Also es wäre ja ein Fortschritt, sinnvoll, das auch hier zu machen. Vor allem dadurch wird ja niemand beschädigt. Aber wenn ihr Interesse habt, euch da weiter zu belesen, was es damit auf sich hat, was vielleicht zu beachten ist und so weiter. Ihr findet ziemlich schnell im Internet, wenn ihr Containern als Suchbegriff eingibt, ziemlich gute Quellen dazu und auch so ein bisschen was zu der Geschichte, wie es dazu kam. Genau. Und vielleicht für all diejenigen, die sich, naja, vielleicht mit dem Gedanken gespielt haben, aber sich noch nicht getraut haben, sowas zu machen oder irgendwie das Ablehnen eben für Lebensmittel zu bezahlen und auch damit die ganzen Zwischenhändler zu bezahlen, einfach, dass es ja ein enormer Markt ist, der da existiert, gibt es ja auch andere Alternativen an Essen zu kommen. Eine, die mir jetzt gerade spontan einfällt, wären zum Beispiel die Food Corps, die es gibt. Und soweit ich weiß, gibt es hier in Marburg auch eine. Wisst ihr da was davon? Ja, ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass es auch in Marburg sowas gibt. Und die haben sich so eine kleine Garage gemietet und halten einmal im Monat Plenum ab. Und es geht ihnen halt genau darum, nicht nur zu konsumieren, sondern ja wirklich sich mit dem Essen auseinanderzusetzen. Und was bei denen selbstverständlich ist, dass es geht hauptsächlich um Obst bei denen, dass das alles in Bioqualität kommt. Und die arbeiten dann halt mit so regionalen Herstellern hier aus der Gegend und teilweise auch mit größeren Großhandel. Mhm. Wo beziehen Sie das Zeug her? Das sind wohl wechselnde Quellen. Also die haben wohl ein, zwei Großhändler, wo sie einmal im Monat oder so mal vorbeigucken. Und ansonsten gibt es einmal die Woche Obst direkt vom Bauern um die Ecke und Gemüse natürlich. Mhm. Ja, und also genaueres weiß ich da jetzt auch nicht wirklich zu. Aber ich denke, wenn man das googelt, Food Coop in Marburg, dann findet man das sehr schnell. Coop in dem Fall mit C-O-P. Und also wie kann ich mir das vorstellen? Das ist eine Gruppe, ich kann da hingehen und mehr Gemüse mitnehmen. Gegen eine Spende oder wie? Also soweit ich das weiß, ist es halt nicht so, dass man nur hingehen kann und konsumieren, sondern man muss sich dort schon in die Gruppe mehr oder weniger einbringen. Also die machen auch noch so Fokus und sowas. Aber es geht halt wirklich sich darum, sich auch zu beschäftigen und dann wird man da mehr oder weniger Mitglied. Ich glaube, man muss da so einen Euro oder sowas bezahlen für die Garage, die sie gemietet haben. Und dann treffen die sich einmal im Monat, besprechen, was so anfällt. Und dann kann man halt einmal die Woche da Gemüse abholen und helfen, wenn irgendwas ansteht. Es muss ja dann vorbestellt werden, nehme ich an. Also bei den Mengen, die sie dann beziehen, macht das wahrscheinlich nur so Sinn. Ja, und deshalb ist es wahrscheinlich auch deutlich günstiger, wenn man große Mengen von Bio-Zeugs bestellt. Ich glaube, das kann sogar mit den Supermarktpreisen für konventionelles Zeugs mithalten. Klar, ja. Ist erstrebenswert auf jeden Fall. Es gibt ja auch einige WGs, von denen ich weiß, die das machen. Schade, dass wir jetzt niemanden hier sitzen haben. Aber wir können ja das Thema zum Beispiel in Zusammenhang mit der Technik, was Yannick vorhin angesprochen hat, dass heutzutage technische Geräte so gebaut werden, dass sie eben nur eine ganz bestimmte Lebenszeit haben und dann kaputt gehen. Also ich fände das ziemlich spannend, das auch in irgendeiner weiteren Sendung von uns aufzugreifen. Das kann jetzt sicher mal Thema sein, ja. Also das denk bin ich auch dafür. Gut. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, schon relativ viel geredet. Was steht denn als nächstes an? Jetzt würden wir erstmal nochmal Musik spielen. Anschließend gibt es noch ein paar kleinere News zu Marburg. Und dann kommen wir schon zu den globalen Geschichten. Was gibt es denn jetzt? Es gibt jetzt einen Track für einen guten Kumpel von mir. Der müsste jetzt im Auto sitzen. Und ich hoffe, er hat Radio Unerhört eingeschaltet. Ich glaube, es erklärt sich von selbst. Ja, cool. Da würde ich vielleicht nochmal kurz einsteigen, um sozusagen wieder einen Rückbezug auf Marburg zu machen, bevor wir dann zu dem globalen Teil übergehen. Wollte ich noch kurz erwähnen, dass ich gestern auf einer Fortbildung der GEW war, bei der es um Inklusion ging. GEW ist die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft. Richtig, ja. Genau. Und ich habe eigentlich angenommen, das wäre eine ganz normale Infoveranstaltung, war es dem dann doch nicht. Und ich habe die Möglichkeit genutzt und habe das Ganze aufgenommen. Das werden wir dann auch bei der nächsten Sendung etwas vertiefen, um einfach mal so ein bisschen den Blick auch auf Ereignisse außerhalb des universitären Bereichs zu lenken. Ich habe auch mit einem Lehrer gesprochen, der sich auch bereit erklärt hat, dazu auch ein etwas ausführlicheres Interview zu geben. Also es bleibt spannend. Was Inklusion an sich ist, das kann ich vielleicht schon vorab sagen. Und zwar geht es darum, also Deutschland hat 2009, oh Gott, ich glaube es war 2009, die Konvention unterschrieben, die UN-Konvention für behinderte Menschen. Und bei der Inklusion geht es grundsätzlich darum, eben mit Schüler und Schülerinnen mit Handicap, wie es manche sagen, beziehungsweise mit einer Behinderung, sei es physisch, psychisch oder geistig, auch mit normalen, in Anführungsstrichen, Schülern und Schülerinnen unterrichten zu können. Das ist jetzt noch nicht der Fall und wie ich das jetzt aus der Veranstaltung gestern rausgehört habe, ist Deutschland da auch ziemlich hinten dran, was das angeht. Und das zeigt auch, dass seit eben dieser Unterschreibung dieser Konvention, es wurde ja formuliert, also das Ganze wurde eher in Deutschland herangetragen und nicht umgekehrt, da sich nicht viel getan hat. Und in Marburg gehen jetzt die Lehrenden, aber auch die Eltern auf die Barrikaden, um eben sich dafür einzusetzen, dass das endlich umgesetzt wird. Und das ist jetzt in der Planung. Und wie gesagt, in der nächsten Sendung werden wir uns etwas ausführlicher damit befassen. Das ist nur erstmal als Vorabinformation für euch. Ja, cool. Dann haben wir schon mal eine kleine Ankündigung für die nächste Sendung. Gut, ich würde jetzt den Übergang machen zum globalen Teil. Wir werden jetzt erstmal nach Kanada schauen. Und zwar ist nach Montreal im Bundesstaat Quebec. Da sind schon seit Wochen massive Proteste unterwegs. Und ich habe heute vor ein paar Stunden mit einem Aktiven in Kanada geskypt und das Ganze aufgenommen. Und das würde ich jetzt so schrittweise ein bisschen vorspielen, entsprechend auf Englisch, aber ich erkläre das da so ein bisschen. Und eigentlich versteht man den Herrn auch ganz gut. Also erstmal eine kleine Vorstellung. Well, my name is Hugo. I'm a student right now in Women's Studies at Concordia University in Quebec. And been involved in the student movement in Quebec since the last 2 years. Okay, cool. I'm also on the information committee of a national student union, which is called CLASS. So that's for Coalition Large de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante. Ja, also ne, das ist eben der eher französischsprachige Teil von Kanada und wie er eben gesagt hat, ist er da aktiv bei den Protesten, aber auch bei dieser nationalen Studentenunion oder vielleicht vergleichbar mit dem Landesastenkonferenz wahrscheinlich. Aber Union steht doch eigentlich mehr so für eine Gewerkschaft. Ja, aber es ist tatsächlich, glaube ich, so das Äquivalent zum AStA, was wir in Deutschland haben. Und genau. Im nächsten Beitrag erklärt er uns, was so ein bisschen die Hauptprobleme gerade sind oder warum es überhaupt zu den Protesten gekommen ist. So the main issue in the past few weeks in Montreal and across Quebec has been the tuition hikes. The government announced, the Quebec government announced last year that it would increase tuition fees by $1,600. So that's a 75% increase. Okay. And so in Quebec, we pay $2,500 per year to study in a university. Genau, also er erklärt hier, dass momentan die Situation halt ist in Quebec. Also vielleicht mal vorab, es ist so, dass ähnlich wie bei uns, dass Bildung eben Ländersache ist. Also in dem Sinne sind es eben diese provinzialen Regierungen, die Bildungspolitik gestalten. Und momentan ist es in Quebec und Montreal so, dass man ungefähr $2,500, also kanadische Dollar, zahlt, um studieren zu können. Und die Regierung möchte jetzt über 5 Jahre verteilt jährlich die Gebühren um $325 erhöhen. Das ist dann insgesamt ein Anstieg von $1,625, also entsprechend so ungefähr 75%. Und das hat eben dann die Mobilisierung auch gestartet, aber das erklärt er im nächsten Beitrag noch. I guess the starting point could be November 10th last semester. There was a big protest with more than 30,000 students in the streets in Quebec. I know that in Germany it doesn't sound like a lot, but in Quebec it's still a lot. Yeah. It was one of the biggest protests in years. And then so there was the strike was launched. So at the end of February we had a protest on the 23 with around, let's say, 15,000 people in the streets again. Then we were at Quebec City on March 1st again, with around 10,000 people. And now it's been mostly like regional or local actions. So a lot of students are getting organized and occupying their cégep or doing some direct action in order to take the street to take the thing to another level. Mm-hmm. And now the next big thing is the March 22 demonstration, which will probably gather more students than ever in Quebec. Genau, also er beschreibt so, wie das schon im Dezember losging. Da hatten sie eine riesige Demo in Montreal mit über 30.000 Leuten und dann ging es an einzelnen Unis los und auch an Berufsschulen und Fachhochschulen, dass Leute eben angefangen haben zu demonstrieren, zu besetzen. Und dann gab es in den vergangenen Wochen eben zentrale Tage und dann beschreibt er eben, wie das immer mehr dezentraler wurde und eher jetzt kleinere Gruppen vor Ort an ihren Schulen eben Aktionen durchführen. Und am 22. März, also nächste Woche, ist dann nochmal ein großer Aktionstag, wo wahrscheinlich mehr als jemals zuvor Menschen auf der Straße sein werden für freie Bildung. Genau, und er kommt dann jetzt nochmal darauf, welche Unis da sich da so beteiligen und die Mobilisation abläuft. There's been a lot of mobilization during the last years, petitions, demonstrations and stuff like that. And due to the stubbornness of the government, students decide to launch a general strike in Quebec. So some associations have been on strike for now 5 weeks. Oh, okay. And that's most, some of them in Montreal, at the University of Quebec in Montreal, others at Université Laval in Quebec City. And the movement is getting bigger and bigger. A lot of other universities have joined. Today at Concordia, we're starting our first day of strike. So for the university as a whole. Okay. And there's also other universities, other city. In Quebec, we have this thing called CEGEP, which are kind of colleges between high school and university. Mm-hmm. And they're also on strike. A lot of them are on strike across the province. Ja, also er beschreibt eben, ne, wie das so auch von sich nicht nur auf die Uni konzentriert, sondern eben auch Schüler umfasst und wie das Ganze eben so ein bisschen wellenartig sich ausgebreitet hat. Was ich mich noch interessiert hat im Interview, ist jetzt, wie der Staat damit umgeht, wie die Polizei damit umgeht. Und das hat er eigentlich ganz gut zusammengefasst. But the police in Montreal is known for its aggressivity and its confrontational tactics towards large crowds. On March 1st, when we were in Quebec City, students tried to move towards the parliament, and the police reacted with tear gas and pepper spray. The big repression was on March 7 when we tried to block a building where Loto Quebec is, that is the national lottery. And so we were blocking that as a way of protesting, disrupt the state's revenue and activities. And the police reacted with a lot of tear gas, again, a lot of pepper spray and violence. And in the end, they tossed grenades in the crowd, well, flash grenades in the crowd. And one of the students got it in his eye. Mm. So he's, we're not sure right now he's gonna lose his eyes, but it's his condition, the condition of his eye is really, scary for us. Yeah. And we're gonna know in the next week if he'll recover or not. Okay. Since then, on the same evening, on the March 7, there was a vigil held in commemoration to denounce police brutality, and the cops came in again and attacked a lot of people. So this is a kind of a concern. But since then, things have been much quieter. Ja, also er beschreibt, ne, das glaube ich kennt man wahrscheinlich weltweit, wie Polizei mit Demonstrationen umgeht. Also da Pfefferspray und Tränengas wird eingesetzt. Was halt für mich schon ein bisschen schockiert hat, es gab, was er dann in der Mitte beschrieben hat, dass sie am 7. März versucht haben, das Gebäude der staatlichen Lotteriegesellschaft zu blockieren, aus Protest eben gegen diese Art von Geldmacherei, sage ich mal. Und da war es dann so, dass die Polizei nicht nur das übliche Tränengas und Pfefferspray eingesetzt hat, sondern auch solche sogenannten Stun Grenades, also so Betäubungsgranaten, die eben den eine irgendwie ausnocken durch Licht und durch sonischen Angriff, glaube ich. Und ein Student hat so eine Kugel, also sind solche Kugeln, die mit so Granatwerfern verschossen werden, hat so eine Kugel halt direkt ins Auge bekommen. Und es war dann lange Zeit zu lesen, so auf Blogs, dass er das Auge wahrscheinlich verloren hat. Er hat ja jetzt gerade gemeint, dass es noch nicht sicher ist, ob, also er ist noch in Behandlung. Und in den nächsten Tagen wird sich wohl klären, ob er eben das Auge verliert oder es weiter benutzen kann. Und das fand ich schon sehr, sehr krass. Also das, ja, und er erzählt ja dann auch, dass am gleichen Abend dann gleich eine Demo organisiert wurde, um eben diese polizeiliche Brutalität zu verurteilen. Und ja, da ist die Polizei eben gleich wieder angerückt und er ist wieder auf die Leute losgegangen. Und ja, also das nur am Rande. Ich habe ihn dann noch, was mich noch gefragt habe, ist, wie sie diesen, wogegen sie ihren Protest genau richten, ob das jetzt eben, was weiß ich, gegen den Polizeipräsidenten, gegen die Regierung oder eben ein bisschen systematischer, ein bisschen weitergehender ist. Und seine Antwort lautet: Actually, the main organization leading the strike right now, which is CLASS, is taking really a confrontational approach to this and is not willing to negotiate with the government. And the discourse put forward is really not about, it's not that the liberals, which the liberal party is in power in Quebec right now, and it's not that the discourse of CLASS is not, it's the liberal party the problem, but more there's a systemic problem with the education right now. And we're actually, our main campaign and the strike is focusing against tuition hikes, but CLASS and a lot of students association in Quebec are for free education. So we're trying to frame the issue in a wider perspective. Okay. There's a lot of also debate happening in the media and students' organization on the issue of commodification of education. And so we're kind of a contesting society. Genau. Also, ne, er beschreibt, dass es eben dieses Class, also ich kann das jetzt auf Französisch nicht wiedergeben, aber eben dieses nationale Student Union Ding, sich eben, das ist also momentan der Hauptakteur, der die Proteste mobilisiert und auch die Aufrufrufe entsprechend verfasst, und sie richten sich da jetzt nicht gegen irgendwie liberale Parteien oder gegen irgendwelche Parteien oder die Regierung oder stellen Forderungen. Er sagt ja sogar, dass es komplett abgelehnt wird, irgendwie mit der Regierung zu verhandeln, sondern es ist eine, ja, Systemkritik, die dabei geübt werden soll. Und er hat mir auch noch so ein bisschen erzählt, das war leider in der Aufnahme nicht so gut zu hören, dass es eigentlich auch die Tradition dieser Class, dieser Organisation, dieser Students Union ist. Und dass es jetzt eben seit dem Dezember wieder so am Aufleben ist, nachdem es in den 90ern wohl ziemlich abgeschwacht war. Gut, als letztes haben wir eigentlich, glaube ich, nur noch einen kurzen Gruß von ihm, den würde ich einfach so kommentarlos lassen. You're welcome. Thank you. And solidarity also to you in Germany. We know that we stand with other students across the world, and that's really a great thing for us. Jo, da hat er schon recht. Genau, es gibt in Kanada darüber hinaus noch weitere Proteste. Was ich noch mitbekommen ist, dass Lehrende 3 Tage lang gestreikt haben. Das war in British Columbia. Und ja, also generell ist es ganz interessant zu sehen, was gerade alles in Kanada los ist. Und auch wie die Proteste sich ausgebreitet haben, wie das ein Großevent gab und sich dann dezentral wieder kleinere Gruppen aufgespaltet hat und vorangetrieben wird. Und ja, genau. Also was ich halt auch beeindruckend finde, ist eben, dass da Systemkritik geübt wird, was ja zumindest hier bei uns nicht oft der Fall ist oder sehr oft einfach untergeht, weil dann eben sich die Proteste oder die Forderungen, die ja dann aufgestellt werden, an bestimmte Personen richten, in der Hoffnung, dass diese PolitikerInnen diese Forderungen dann auch erfüllen mögen, was oftmals einfach nur noch ein fauler Kompromiss gegen Ende wird. Das finde ich beeindruckend, und was ich auch noch sehr beeindruckend finde, ist, dass die Menschen trotz der offensichtlich sehr enormen Gewalt seitens der Polizei nicht aufgeben, sondern noch viel eher sich zusammenfinden und noch viel mehr sich zumindest zusammengeschweißt fühlen und dann auch sich davon nicht abschrecken lassen. Also Ja, also er hat auch noch erzählt, dass sie durchaus dann Rückhalt in der Bevölkerung spüren, dass es da auch Sympathien gibt. Es gibt zwar auch, er meinte, es gibt auch Kritik an der Bewegung, dass sie eben zu sehr konfrontativ vorgegangen ist. Und er meint, dass es auf jeden Fall viel Diskussion innerhalb der Gruppe auch gibt oder innerhalb der Gruppen, wie damit umgegangen wird und wie, ob man was ändern sollte an seinen Taktiken oder nicht. Und das konnte er natürlich nicht abschließend jetzt benennen, wie da weiter vorgegangen wird. Aber es hat auf jeden Fall dieses Ereignis, gerade mit dem Jungen, der da vielleicht sein Auge verliert, hat auf jeden Fall eine Menge Diskussionen innerhalb der Gesellschaft, aber auch innerhalb der Gruppen ausgelöst. Ist auch natürlich wichtig, dass so ein Austausch auch stattfindet. Also dass wir, also im Grunde ist es ja so, dass wir nie mitbekommen, was tatsächlich außerhalb der Grenzen Deutschlands, höchstens noch Österreich oder Schweiz passiert. Das kriegen wir vielleicht gerade so noch mit, aber alles, was darüber hinausgeht, ist irgendwie wie ein schwarzes Loch. Und da ist es gerade wichtig, dass wir einfach zumindest hier in diesem Radio die Information nutzen und die Möglichkeit nutzen, um die Informationen auch weiterzutragen. Genau, das würde ich jetzt auch machen, weil wir haben so ein paar andere, kürzere, globale News gesammelt und ich würde ganz gerne mit Südafrika anfangen, weil das genau so ein Land ist, wo man eigentlich nichts mitbekommt. Und da gab es nämlich am 7.3., genau an diesem Tag, wo der junge Herr in Kanada sein Auge, die Kugel ins Auge bekommen hat, gab es den Generalstreik, bei dem mehr als 2 Millionen Menschen sich beteiligt haben. Dazu hat die The Congress of South African Trade Unions aufgerufen. Das ist also so ein Gewerkschaftsverband. Und der Hintergrund für den Generalstreik, an dem 2 Millionen Menschen beteiligt waren, also 2 Millionen Menschen haben die Arbeit niedergelegt, ist, dass jetzt in Südafrika sogenannte Labour Brokers eingeführt werden. Also so wie ich das verstanden habe, sind das im Prinzip Zeitarbeitsfirmen, also irgendwelche Unternehmen, die Arbeitskräfte vermitteln für andere Firmen und so eine Art Provisionen und sowas kriegen, sodass der Arbeitnehmer nicht mehr bei dem Konzern bei der Firma nicht mehr angestellt ist, bei der er dann tatsächlich arbeitet, sondern bei dieser Zeitarbeitsfirma entsprechend zu schlechteren Konditionen. Und das eben macht sich jetzt auch in Südafrika breit und gleichzeitig ist es eben so, dass die Reallöhne seit Jahren sinken und die Kluft zwischen Arm und Reich immer krasser wird, sodass eine Sprecherin des Gewerkschaftsbundes die momentane Situation auch als Economic Apartheid bezeichnet hat. Also ne, Apartheid gab es ja früher in Afrika, die Trennung zwischen Weißen und Schwarzen. Und aus Sicht dieser Gewerkschaftsverbundssprecherin passiert das eben jetzt wieder über den wirtschaftlichen Weg. Und vielleicht noch so ein paar Zahlen, das kann man ja auch mal machen. Die ärmsten 10% der Bevölkerung, das sind so ungefähr 4,5 Millionen Menschen, teilen sich ein Vermögen von 150 Millionen US-Dollar, während die 10%, also 10 reichsten Prozent insgesamt auf 51 Milliarden US-Dollar kommen. Na, also so viel zu dieser Schere zwischen Arm und Reich, die eben wirklich gigantisch ist. Wir bleiben im globalen Süden mit der nächsten Meldung und schauen nach Indien. Da war nämlich der größte Streik aller Zeiten. Eine genaue Zahl kann man da gar nicht sagen, aber es werden eben mehr als 2 Millionen auf jeden Fall gewesen sein. Und wahrscheinlich geht es da eher in die 10 Millionen Größe. Auf jeden Fall haben am 28.02. in Indien 11 zentrale und über 5000 kleine Gewerkschaften dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Und zig Millionen sind dem gefolgt und ganze Städte waren teilweise plattgelegt. Und ja, ist ja auch so ein Thema, das kriegt man nicht mit, obwohl es ja eigentlich allein schon von den Dimensionen her nach der Logik der Massenmedien berichtenswert wäre, weil groß und noch nie da gewesen. Aber ja, dafür hier auf Reducation. Es wurde am besagten Tag, also weil ich das wusste, wollte ich halt gucken, wird das überhaupt berichtet? Also wirklich in keiner einzigen Nachrichtensendung an dem Tag wurde es noch nicht einmal erwähnt, nicht mal im Nebensatz erwähnt. Ja, gut, ich würde in der Gegend bleiben und zwar nach Nepal schauen. Da haben 2 Tage zuvor, am 26.02. Lehrerinnen gegen prekäre Beschäftigungsverhältnisse protestiert. Kommt einem vielleicht dann bekannt vor, wenn man an die letzte Sendung hier denkt. Also die haben auch diese Probleme, dass sie zu wahrscheinlich noch zu viel, viel schlimmeren, aber also auch zu prekären Beschäftigungsverhältnissen beschäftigt werden. Und da wurden eben auch dann Besetzungen, also es gab ein Sit-in vor dem Bildungsministerium, da kam dann die Polizei und hat 55 Leute verhaftet. Vielmehr ist da auch nicht bekannt. Dann noch ein weiteres Thema aus dem globalen Süden, und zwar Ägypten. Da hatten wir mal Wer die Gruppe Freedom kennt und da das ein bisschen verfolgt hat, erinnert sich vielleicht an ungefähr vor einem Jahr an Ostern, haben wir so eine tolle Soli-Party gemacht im Trauma. Und eines der Themen, wir haben da auch so Interviews geführt, eines der Themen war auch Ägypten, und zwar die German University of Cairo. Und damals ging es darum, dass 26 Studierende exmatrikuliert wurden, weil sie sich ein ASTA gewünscht haben für ihre Uni, also so einen, eben auch so eine Students Union. Und da gab es dann eben weltweiten solidarischen Protest und jede Menge Briefe und Protestmails, und diese Exmatrikulationen wurden dann auch zurückgenommen. Auf jeden Fall, was halt interessant an dieser German University of Cairo ist, dass da dieser Board of Directors, also die sozusagen die Vorsitzenden der Uni, das sind teilweise Bildungsministerinnen, ich glaube eine aus Baden-Württemberg, es sind deutsche Professoren, hoch angesehene Leute aus den Bildungsfabriken und aus dem Staat, und die gehen halt dann so mit ihren Studierenden in Ägypten vor, dass sie sie exmatrikulieren, wenn sie sich ein ASTA wünschen. Was jetzt passiert ist, vor kurzem, ist, dass zwei Personen komplett für immer exmatrikuliert wurden und drei weitere suspendiert wurden für 2 Wochen, weil sie sich auf dem Campus gegen das Militärregime ausgesprochen haben. Also sie haben demonstriert, haben Slogans gerufen und wollten, glaube ich, auch irgendeinen regimekritischen Film zeigen auf dem Campus. Und dafür sind dann 2 komplett rausgekickt worden und 3 suspendiert worden. Das hat dann natürlich dann wieder Proteste nach sich gezogen, und die dauern auch nach wie vor an. Es gibt auch eine Online-Petition, die sich an dieses Board of Directors, eben auch unter anderem an diese deutschen Professoren und Ministerinnen richtet. Den Link dazu würde ich jetzt hier nicht aufsagen, sondern den findet man dann auf freedom.devu, zumindest in Kürze. Und jedenfalls ist es eben jetzt die Situation, dass es jetzt eben Proteste vor Ort gibt, aber auch an einer anderen Universität in Kairo, nämlich der American University of Cairo, sind 2 Personen in Hungerstreik getreten in Reaktion auf die Exmatrikulation. Und es werden, soweit ich weiß, sehr, sehr regelmäßig Demonstrationen auf dem Campus, vor dem Campus abgehalten, um eben diese Exmatrikulation auch wieder rückgängig zu machen und Druck aufzubauen. Und das klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber so wir als Deutsche haben, glaube ich, vielleicht durchaus da ein bisschen mehr Munition, wenn wir diese deutschen Menschen anschreiben, die in diesem Board of Directors sind, eben über die Petition oder am besten noch direkt, und sie mal fragen, wie sie das denn so sehen mit Freiheit von Meinungsäußerung und Menschenrechte und generell. Und vielleicht kann man da ja was reißen. Gut, dann war's das aus dem globalen Süden. Ich würde sagen, bevor wir in den Norden gehen, gibt's erstmal wieder Musik. Vielen Dank, Yannick, für die brisanten News. Dazu würden wir gerne einen Protestsong spielen aus den 70ern, den ihr wahrscheinlich auch alle kennt. Ja, herzlich willkommen zurück bei Reducation hier bei Radio Unerhört 90.1. Und es geht weiter. Wir sind immer noch bei den globalen News. Wir haben uns gerade den Süden angeschaut, nachdem wir einen bisschen längeren Block mit Kanada hatten. Wir schauen nochmal in Richtung Westen, und zwar diesmal in die USA. Und zwar war da am 1. März ein Aktionstag in Kalifornien, bei dem es zu zahlreichen Besetzungen und Demonstrationen kam. Die Uni Santa Cruz wurde komplett okkupiert, also besetzt. Und worum ging es da? Das Übliche, ne? Das kennen wir auch hier. Es ging um Kürzungen im öffentlichen Bildungssektor und steigende Gebühren. Gut, wenn wir dann mal hier noch in Europa uns ein bisschen umschauen, dann kann man sehen, dass in Ungarn am 15.02., liegt schon ein bisschen länger zurück, da gab es auch große Proteste gegen neue Hochschulgesetze, die in Kraft treten sollen, und den Zugang gerade zu höherer Bildung, wie es genannt wird, einschränken wird. Gleichzeitig soll auch die Autonomie von Universitäten eingeschränkt werden, indem solche Gremien geschafft werden, die nicht demokratisch legitimiert sind. Stichwort Hochschulrat kennen wir auch. Und es sind auf jeden Fall mehrere tausend Menschen in Budapest am 15.02. auf der Straße gewesen und haben sich dagegen gewehrt. Und was ich noch besonders krass fand an diesen neuen Gesetzen, die da kommen sollen, ist, dass wenn man jetzt staatliche Hilfe, also finanzielle Hilfe vom Staat annimmt in Ungarn, dann ist man gezwungen, nach diesen neuen Gesetzen, nach dem Abschluss des Studiums in Ungarn zu bleiben und dort erstmal zu arbeiten. Genaue Jahreszahl habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber einfach an sich so, ne? Nach dem Motto, du kriegst BAföG und dafür musst du dann erstmal hier in Deutschland bleiben und hier irgendwie 5 Jahre arbeiten in der Preislage. Es gab diese riesige Demo in Budapest und die hat sich dann aufgelöst oder es hat sich umgewandelt in eine Besetzung der Jurafakultät der Uni und ist wohl weitestgehend friedlich geblieben. Weiter in Europa, in Spanien, war in Barcelona am 29.02. ein Studentenstreik mit fast 30.000 Studierenden, die gegen einerseits prekäre Beschäftigungsverhältnisse an der Universität, also für die Mitarbeiter, sich eingesetzt haben und andererseits gegen die Privatisierung von Bildung, die eben natürlich auch durch die Austeritätspolitik der EU immer weiter fortschreitet. Und bin ich gerade ein bisschen aus dem Konzept gekommen, aber auf jeden Fall, diese Demo in Barcelona war auch eine Solidaritätsbekundung zu Studierenden in Valencia, die kurz davor stattgefunden hat und bei der es zu massiven Ausschreitungen mit der Polizei kam und die Studierenden geradezu niedergeklöppelt wurde. Und diese Demo stand eben auch in Erinnerung an daran. Und es ist dann aber ein ähnliches Bild leider, hat sich dann auch in Barcelona gezeigt, weil da wieder die Polizei extrem aggressiv und gewalttätig vorgegangen ist gegen friedliche Demonstranten. Ja, das zu Spanien. Ja, vielleicht, wenn ich da kurz einhaken darf, ich glaube, ich erzähle nicht so viel, wenn auch die Themenkomplexe aus Spanien uns in der nächsten Sendung begleiten werden. Also wir wollen uns in der nächsten Sendung auch mit der Hilfskraftinitiative, also mit prekären Verhältnissen an der Universität auseinandersetzen und ich schätze, die Privatisierung von Bildungsräumen wird auch ein Thema sein. Genau, das ist ein Thema, was heute leider rausgefallen ist, aber nächste Sendung dann am Start sein wird. Genau, also ich finde es einfach nur, das sind jetzt keine willkürlichen Beispiele, sondern das sind jetzt News, die kommen von der International Students Movement, wo eben Aktive berichten, was in ihrem Land vorgeht und es ist halt eindeutig zu sehen, dass das überall, also das ist überall, aber ne, von dem, was man über solche Strukturen mitbekommt, es sind die gleichen Tendenzen, die sich auf der ganzen Welt entfalten und es sind die gleichen Probleme, mit denen die Leute zu kämpfen haben. Ähnlich auch in Tschechien am 28.02., das ist irgendwie ein Tag, echt so ein Zeitraum, wo sehr, sehr viel ging. Da waren knapp 10.000 Studierende auf den Straßen und haben dort gegen die steigenden Studiengebühren und ähnliche Schwächung der Autonomie der Uni sich eingesetzt. Und viel mehr gibt es da nicht zu sagen. Es ist wohl, ich habe ehrlich gesagt, bin da in meine Grenzen gestoßen, da ich den Tschechischen nicht mächtig bin mit meiner Recherche. Aber so wie ich es verstanden habe, war es relativ friedlich. Aber immerhin für tschechische Verhältnisse ein sehr, sehr umfangreicher Protest mit knapp 10.000 Leuten. Gut, damit kommen wir an sich auch schon ans Ende der globalen Nord-News. Ich würde sagen, wir hauen mal nochmal einen Track rein. Ja, herzlich willkommen zurück. Wir machen es diesmal ein bisschen anders und zwar gibt es jetzt erstmal die Termine. Ja, das ist mein Stichwort. Ich bin der glückliche Mensch, der die Termine vorstellen darf. Und zwar, der erste Termin ist am 1.4. um 12.30 Uhr in Kassel ein bundesweites Treffen der AKZ-Zivilklauselbewegung, also die Bewegung, die sich für eine zivile Hochschule ohne militärische Nutzung, ich glaube, das hatten wir letzte Sendung auch schon kurz. Das hatten wir sogar in jeder Sendung schon. Das hatten wir schon in jeder Sendung. Sehr schön, dass auch manche gute Dinge bleiben. Und vom 1. bis zum 8.5. soll es da auch eine bundesweite Aktionswoche geben, die unter Umständen auch in Marburg stattfinden wird. Das ist noch nicht ganz klar, aber da könnte ich mir gut vorstellen, dass da auch in Marburg was läuft. Nächster Termin wäre dann der 17.3. um 14 Uhr. Das ist quasi jetzt am Samstag. Und zwar habt ihr mitbekommen, dass hier in der Uniklinik ziemlich viele krasse Kürzungen anstehen. Und da gibt es eine Demonstration, die beginnt am Georg-Gassmann-Stadion. Treffpunkt ist da der Parkplatz unter dem Motto Gesundheit ist keine Ware. Genau, das hatten wir ja schon bei dem M31-Interview. Und nochmal zur Erinnerung, 17. Gassmann-Stadion. Genau, 14 Uhr, ganz wichtig. Ja, M31 ist auch ein ganz gutes Stichwort. Am 16.3., also morgen Abend quasi, gibt es an der alten Mensa Fokü. Ich glaube, das beginnt um 20 Uhr. Motto ist Capitalism is the crisis. Und ja, zu essen gibt es Sushi für 2,50. Also, und die FAO organisiert das. Genau, FAO organisiert das. Essen, Diskussion, Info, was auch immer. Ja, dann natürlich der 31.3., das hatten wir ja schon mehrmals. Und großes Highlight ist dann vom 17. bis zum 19., was wir aber auch schon erwähnt haben, 17. bis 19. April in Frankfurt, Main. Könnt ihr euch schon mal dick im Kalender anstreichen. Da wird ordentlich was los sein. Und alle Menschen sollten dort sein. Das war unser kurzer Terminblock. Mir fällt da noch eine Sache ein, und zwar der 19. April darf nämlich die nächste Replication sein. Das ist auch ein wichtiger Termin. Genau, und wen man gerade so sympathisch flüstern hört, ist Steffen, und den haben wir ja nicht am Anfang schon erwähnt gehabt, beziehungsweise sein Thema, was noch in Produktion war bis gerade eben. Jetzt ist es endlich fertig, sozusagen als abschließende Krönung, und zwar geht es um das Rhön-Klinikum. Da gibt es ja schon seit mehreren Wochen mittlerweile ziemlich viel Bewegung. Ich weiß nicht, wer vielleicht von euch ab und zu mal die OP oder sonstige Regionalmedien aufschlägt, hat davon vielleicht schon mitbekommen. Also da steht im Raum, dass 500 Stellen abgebaut werden. Und ich habe mich heute Nachmittag mit der Betriebsratsvorsitzenden, mit Bettina Böttcher, die macht das schon seit 2006, hat also eine ziemliche Expertise und ist natürlich als Betriebsratsvorsitzende auch die Ansprechpartnerin, um uns da kompetent zu informieren. Ich habe mich mit der getroffen und ein kleines Interview gemacht. Ja, und da wollen wir jetzt mal ein bisschen reinhören. Ich habe sie zuerst gebeten, doch mal die Situation zusammenzufassen, wie sie sich aus ihrer Sicht bisher dargestellt hat. Ja, also man muss schon sagen, in der Historie 2010 wurde uns schon seitens damals der Geschäftsführung mitgeteilt, aufgrund der Neubauten, die investiert worden sind, hieß es so schön, die Medizin der kurzen Wege, und man benötigt weniger Personal, und man sprach von 250 Stellen. So, das hat ein Jahr in den Verhandlungen hat das benötigt. Wir haben natürlich dem nicht zugestimmt, den Stellenabbau, aber haben versucht, dem Arbeitgeber klarzumachen, dass es nicht die Medizin der kurzen Wege ist, dass wir jeden Beschäftigten hier benötigen, weil genügend Arbeit vorhanden ist. Wir haben das auch gut verhandelt in Betriebsvereinbarungen. Es gab Menschen, die sind dann früher in Rente ausgeschieden, aber das war ganz minimal. Es kam auch zu keinen betriebsbedingten Kündigungen. Und wie gesagt, wir haben das gut gehandelt. Jetzt setzt man wieder auf. Im Februar haben wir erstmalig im Wirtschaftsausschuss in diesem Jahr erfahren, dass aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen der Krankenhäuser, die Kosten werden immer mehr gedeckelt, die Finanzierungen, und der Rahmenbedingungen hier der Investitionen, es nötig ist, Personal einzusparen, und setzt darauf an, was wir 2010 ja verhandelt hätten. Man muss Stellen einsparen. Man kann das ja auch ganz einfach machen, was wir. Genau, Stellen einsparen ist das große Stichwort, aber wie sie uns erzählt hat, ging es dabei nicht, oder geht es in der aktuellen Situation nicht nur um Konflikt um die Stellen, sondern es sind auch andere Maßnahmen im Gespräch. Recht wahrnehmen können. Wir haben ja, kann das ja auch ganz einfach machen, was wir zurzeit haben. Wir haben viele befristete Verträge, da brauche ich nicht kündigen. Ne? Da kann ich nur, lasse ich die Verträge auslaufen, und dann habe ich ganz schnell einen Abbau. Ne? Ja. So, das ist das eine Thema. Das andere Thema, wir haben ja auch noch die Personen, die das Rückkehrrecht wahrnehmen können. Wir haben ja auch aus der Historie die Privatisierung, da hat Herr Koch per Gesetz die Menschen versetzt, ohne dass sie einen Betriebsübergang hatten und kein Widerspruchsrecht einlegen konnten. Dieses hat ja jetzt das Bundesverfassungsgericht im letzten Jahr revidiert und hat Hisland beauftragt, macht eure Hausaufgaben richtig. Dieses Gesetz ist in diesem Jahr ja auch in Kraft getreten, was auch ein Sarkasmus für sich darstellt, Stärkung der Arbeitnehmerrechte. Das ist das Recht des Arbeitnehmers, dass er einen Widerspruch einlegen kann, wenn er beim anderen Arbeitgeber tätig ist, bei jedem Betriebsübergang. Außer diesen Möglichkeiten oder diesen Konflikten hat sie, also das war so ein bisschen die Historie, die sie uns gerade dargestellt hat. Und jetzt erzählt sie nochmal was zu der aktuellen Situation. Das in der Umsetzung und es wird ständig von Personalüberhängen gesprochen. Und der aktuelle Stand ist also quasi, dass nach wie vor diese ominösen 500 Stellen im Raum stehen? Die stehen im Raum. Ja. Und wie gesagt, es findet ein Stellenabbau statt, indem man Fristverträge auslaufen lässt. Findet auch schon statt. Ja, das ist ein kalter Stellenabbau. Ja. Mhm. Und da haben sie das ganz schnell das in der Umsetzung. Und es wird ständig von Personalüberhängen gesprochen. Wir können sie nicht sehen, die Personalüberhänge. Faktisch sehen wir, wie es auf den Stationen aussieht, dass die Arbeitsdichte schon längst überschritten ist, dass die Menschen über ihre Grenzen hinaus hier arbeiten. Und wenn ich mir vorstelle, dass man dann noch in einem Papier sagt, hohe Krankenstände abbauen, dann ist das noch eine Ohrfeige für denjenigen, der hier motiviert hinkommt und über seine psychischen und physischen Grenzen hinaus arbeitet. Genau, so viel zur aktuellen Situation. Es gibt auch noch aktuelle Entwicklungen. Seit letzter Woche nämlich hat die Landesregierung vorgeschlagen, dass man noch eine Mediation einberufen könnte. Das heißt also, dass sozusagen unabhängige Streitschlichterinnen, Streitschlichter sich den beiden Parteien, also den Arbeitnehmern und den Arbeitgebern, annehmen, um sozusagen zu vermitteln. Der Betriebsrat war davon ziemlich überrascht und das schildert uns Frau Böttcher jetzt nochmal. Ja, wir waren über den Prozess als Betriebsräte sehr erstaunt. Wir haben das auch telefonisch mitgeteilt bekommen, also ich auf dem Telesekretär vom Staatssekretär Jung. Wir haben das zur Kenntnis genommen, aber ich kann mir noch nicht erklären, die Inhalte und wer an diesen Tisch kommen soll. Also man muss faktisch feststellen, habe ich oder wähle ich Mediatoren aus? Ist eigentlich so üblich, dass die Gegenpartei sich eine Person auch auswählen kann und vorschlagen und nicht, dass man zwei aufs Auge gedrückt bekommt. Dann müssen auch die Inhalte geklärt werden. Was will man eigentlich damit bezwecken und wer sitzt daran? Und da gibt es noch mehr Arbeitnehmervertretungen. Es gibt nämlich den eigenständigen Personalrat. Es gibt die Jugend- und Auszubildendenvertretung und es gibt die Vertrauensleute der Schwerbehindertenvertretung. Das muss alles eingebunden sein. Und dann muss ich faktisch sagen, die Betriebsräte, die eigenständigen Personalräte und auch alle anderen Vertreter handeln nach ihrer Gesetzgebung, wie nach dem Betriebsverfassungsgesetz. Das kann man mit dem Mediator nicht ausblenden. Und dann haben wir die vielen Fristverträge. Also es kann nicht sein, es werden Gespräche geführt und dabei laufen die Fristverträge aus. Dann sind wir nämlich nicht ein Stück weiter. Dann kann ich nur sagen, es ist Verzögerungstaktik. Also uns sind die Inhalte nicht klar und die Zielvorstellung, es sollte ja heute ein Termin stattfinden, den haben wir erst mal gecancelt. Und wir wollen jetzt erstmal gucken, wie das weitergeht, Priorität hat, dass man, dann nehme ich die Landesregierung genauso in die Verantwortung. Sie haben damals die beiden Unikliniken verkauft und Verträge geschlossen, wo sie so gut wie gar keinen Einfluss nehmen können. Sie haben zwar noch 5% von den 100%, und die Staatsministerin Frau Kühne-Hörmann hat die Gesellschafterversammlung in der letzten Woche erzwungen. Aber nichtsdestotrotz sind sie auch davon abhängig, was der Konzern ihnen vorlegt oder nicht vorlegt. Sie haben da gar nicht groß gesetzlich was festgelegt. Das waren große Fehler, die sich immer wieder beweisen, was wir auch vor der Privatisierung auch immer wieder kritisiert haben. Fakt ist für alle Beteiligten, wir wollen klare Regelungen haben, wenn wir uns beteiligen. Wir sagen nicht, wir wollen nicht konstruktive Gespräche führen, aber dazu gehört ein bisschen mehr dazu, wenn man in Augenhöhe verhandelt. Genau, besonders interessant an dieser Situation ist ja, dass diese Kündigungsdrohung im Raum steht, obwohl das Rhön-Klinikum an sich, also als großer Konzern, über 100 Millionen Profit dieses Jahr eingefahren hat, genau wie auch die Universitätsklinik, was eigentlich an und für sich schon unsäglich ist, dass eine Universitätsklinik profitabel wirtschaftet, die hat laut Medienberichten 8 Millionen Euro Gewinn dieses Jahr erwirtschaftet. Das reicht den Aktionären aber anscheinend nicht und vor diesem Hintergrund gestalten sich dann auch betriebsbedingte Kündigungen. Ja, sie haben Gewinne gemacht, das ist gar keine Frage, der Konzern selber auch. Und das ist natürlich ein Problem, wenn ich noch die Aktionäre bedienen muss. Das geht auf Kosten der Beschäftigten. Natürlich kann man sagen, es wurde investiert, aber die Rhön AG hat die beiden Unikliniken gekauft. Sie hat sich verpflichtet zu investieren in den Kaufvertrag. Denn man muss sagen, beide Standorte für 112 Millionen, das war unter dem Preis, das wurde verschleudert seitens des Landes, Steuergelder, das muss man einfach sagen. Und man hat in diesen Verträgen darauf verzichtet, dass man Zuschüsse vom Land Hessen erhält. Jetzt kann man aber nicht die Beschäftigten hier dafür verantwortlich machen, dass diese Kosten zu hoch sind und wir die auf unseren Schultern alle tragen sollen. Ist die Klinik? Der Klinikbetrieb ist natürlich von 500 Stellenstreichungen irgendwie aufs Schärfste beeinflusst oder wäre davon beeinflusst. Nur mal zur Veranschaulichung, also Marburg allein hat 4.000 Beschäftigte, Marburg und Gießen zusammen 8.000. 500 Stellen sollen an beiden gestrichen werden, also fast 10% der gesamten Belegschaft. Und wie sich der Klinikbetrieb nach diesen Kündigungen darstellen würde, erzählt uns Frau Böttcher jetzt. Ist die Klinik dann überhaupt noch aufrechtzuerhalten? Ja, das ist die Frage. Oder man müsste fragen, will man mehr outsourcen? Will man Abteilungen verkleinern? Das ist uns alles nicht klar. Darum haben wir ja Unterlagen eingefordert. Wir haben Unterlagen bekommen. Die sind aber nicht ausreichend. Die haben wir schon teilweise gesichtet. Die lassen wir auch vom Sachverständigen nochmal überprüfen und werden in die Diskussion kommen. Und ich rede auch nicht vom Stellenabbau, weil wir den so noch nicht sehen. Es ist genügend Arbeit hier. Die Leute haben zu einer hohen Arbeitsdichte. Das geht auf die Gesundheit und das ist unerträglich. Mhm. Es geht nicht darum, wie Herr Föhler immer betont, über die gefühlte Mehrarbeit. Es geht darum, dass die Menschen an Pegel angelangt sind, wo sie diese Arbeitsdichte nicht mehr tragen. Und das kann nicht sein. Auch im Dienste des Patienten kann es nicht sein, dass Menschen so ausgebrannt sind. Ja, gegen diese unsäglichen Zustände gibt es mittlerweile auch schon Widerstand, sowohl im Klinikum selbst als auch sozusagen in der Zivilbevölkerung Marburgs. Es war ganz interessant zu sehen heute. Ich habe ja das Interview bei ihr im Büro geführt. Überall an den Türen im Gang hingen so Plakate von Verdi, auf denen stand: Bin ich einer der 500? Also da sieht man, der ganze Betrieb ist irgendwie da gerade in Aufruhr und in Bewegung. Und ja, über dieses Bündnis, was sich da mittlerweile herauskristallisiert hat als Widerstand, erzählt Frau Böttcher jetzt. Ein Bündnis der Bürger, weil es ist wichtig, dass wir jeden abholen. Mhm. Und ich denke, politisch gesehen ist in der Politik vieles möglich. Und der erste Schritt ist auch, dass man die Bürger wachrüttelt, welches Gesundheitssystem sie haben wollen, welche Versorgung, welche Qualität. Denn ich glaube, vielen ist das gar nicht so klar, außer wenn es einen dann persönlich betrifft oder innerhalb der Familie oder Freunde, wie wichtig es ist, dass man gut gepflegt und versorgt wird. Und das muss ich sagen, dass die Beschäftigten im Krankenhaus, ob Reinigungskraft oder Professor, jeder ein Leistungsträger ist und es nicht ohne den einen oder den anderen geht. Und dass man für jeden die Wertschätzung haben muss. Ja. Also wir reden nicht nur speziell über Ärzte und Pflege, es betrifft hier alle Berufsgruppen. Genau, ganz konkret wird es anhand dieser Umstände jetzt auch eine Demonstration, wie wir auch schon mit den Terminen genannt haben, geben, über die Frau Böttcher jetzt erzählt. Das ist erstmal der Samstag, die Großdemonstration, und ich kann nur jeden aufrufen. Wir können ein Leuchtfeuer werden bundesweit. Man muss die Politik dazu zwingen, dass sich was verändert in den Krankenhäusern mit den Finanzierungen. Das ist eine Schuld auch der Bundesregierung mit. Man hat erheblich die Finanzierung gedeckelt der Krankenhäuser und die Betriebskosten sind so nicht mehr finanzierbar. Und das treibt dazu, dass wahrscheinlich noch mehr kleine Krankenhäuser schließen werden. Und das kann doch nicht der Sinn der Sache sein. Das andere ist, wir haben noch nicht mal einen gesetzlich festgeschriebenen Personalmindeststandard, der qualitativ und quantitativ ist. Möge man sich vorstellen, es liegt an dem jeweiligen Träger, der wirtschaftlich entscheidet, wie viel Personal am Bett steht oder auch in anderen Bereichen. Wir reden von gesunden Arbeitsbedingungen und die sind unglaublich, wir reden nicht von Schrauben, wenn man dort einen Fehler macht, die man wieder einschmelzen kann, sondern wir reden von Menschen. Ja? Und der Leidtragende ist in der Qualität am Ende der Patient. Genau, wem das gute Gründe sind, am Samstag mitzudemonstrieren, der hat hier nochmal die Infos kompakt für die Demonstration. Für Leute, die sich jetzt dieser Demonstration anschließen wollen, wo geht es da wann los am Samstag? Die Demonstration findet jetzt am Samstag statt und der Slogan ist gemeinsam für unser Klinikum. Gesundheit ist keine Ware. Der Start ist um 14 Uhr auf dem Parkplatz des Georg-Gassmann-Stadions und die Abschlusskundgebung ist auf dem Parkplatz. Und wir brauchen alle Unterstützung überall, damit sich endlich was verändert. Und wir brauchen es auch für die Kolleginnen und Kollegen vor Ort, weil jede Stelle, die abgebaut ist, ist eine Stelle, die zu viel ist. Und wir wollen keine Stellen abbauen, weil die Menschen, die hier arbeiten, benötigt werden. Es wäre naiv, über die Kürzungspläne zu sprechen, ohne die Vorgeschichte zu kennen, nämlich die Privatisierung, die vor 5 Jahren erfolgt ist. Das ist ja vorhin auch schon mal kurz angerissen. Und weil wir ja bei Reducation nicht naiv sind, haben wir sie natürlich auch noch zu den Privatisierungsvorgängen gefragt. Also im Landtag 2004, das war im Dezember, hat der Ministerpräsident Herr Koch entschieden, dass die beiden Kliniken fusioniert werden, Gießen und Marburg, und materiell privatisiert. Das ist erstmalig bundesweit geschehen. Das ist ein Uniklinikum privatisiert worden. Wird, ja. Und das war damals ein Schock. Also Marburg hatte damit nicht gerechnet und es gab damals auch eine Bürgerinitiative. Es gab über 30.000 Unterschriften. Es wurde immer wieder Eingaben gemacht, bei der Landesregierung darauf verwiesen, auch schon bei der Fusionierung, welche Inhalte sollen es sein, gibt es nicht andere Möglichkeiten. Man wollte es nicht, das muss man so sagen. Und man hat damals die Menschen, die hier tätig waren, im Regen stehen gelassen seitens der Landesregierung. Und das zieht sich wie ein roter Faden bis zum heutigen Tage. Denn ich kann nur sagen, nach der Privatisierung haben wir dann gesagt, wurden wir dann Betriebsräte, erst waren wir Personalräte nach dem Personalvertretungsgesetz, dann war es privat, dann gilt das Betriebsverfassungsgesetz. Und wir haben gesagt, wir stellen uns der Aufgabe, wir verhandeln. Das ist dann auch passiert, aber wir hatten immer das Thema Stellenabbau. Wir hatten den Betriebsübergang für die Beschäftigten aus den Servicebereichen, auch wieder die Rückführung. Das Thema der Fahrer 2011, da hat man gesagt, die Fahrer werden nicht benötigt. Und an dem Morgen kann ich mich noch sehr gut erinnern, dass man, wie sie zur Arbeit gekommen sind, ihr braucht gar nicht den Wagen zu besteigen. Und das war schon heftig für die Kolleginnen und Kollegen. Und also das Thema ist unendlich, kann ich nur sagen. Dann, das hatte ich ja vorhin schon ausgeführt, nicht nur die Fahrer 2010, sondern man wollte da auch schon 250 Stellen abbauen. Genau, die Landesregierung hat eigentlich mittlerweile auch schon die Zeichen der Zeit erkannt und drängt das Klinikumsdirektorium, diesen vom Stellenabbau abzusehen. Davon haben sie natürlich vor 6 Jahren noch keine Ahnung gehabt und das war ja unvorhersehbar, dass nach einer Privatisierung sowas passieren könnte. Aber gut. Jetzt zum Abschluss, nachdem wir uns so ein bisschen über dieses Thema unterhalten haben, hat Frau Böttcher nochmal die letzten Worte an alle Zuhörenden. Also erstmal bedanke ich mich im Namen aller Beschäftigten für die große Welle der Solidarität. Die ist unglaublich, das muss ich sagen, und das stärkt hier auch alle Beschäftigten. Das ist einfach toll. Auf der anderen Seite muss ich sagen, steht auf, werdet wach, unterstützt uns, damit wir ein Leuchtfeuer bundesweit werden, damit sich endlich was in der Versorgung für die Patienten verändert, und das kann nur, wenn man gesetzliche Rahmenbedingungen schafft, die das bieten. Mhm. Vielen Dank. Ja, super, das war noch ein Interview und wir verabschieden uns jetzt hier sofort bei Reducation. Die nächste Sendung gibt es am 19. Und vielleicht sagen wir mal gemeinsam Tschüss. Tschüss. Tschüss. Bitte, wenn ihr Bock habt, kontaktiert uns über freedom.devu oder über Facebook oder unsere E-Mail-Adresse. Das ist reducation@w4eg.de. Ja, und vielleicht, das Ganze gibt es auch als Podcast. Also wenn ihr irgendwie zu spät eingeschaltet habt, Guckt euch das im Internet, hört euch das nochmal an. Genau, auf Soundcloud. Und findet man auch über freedom.de. Tschüss. Tschüss. Tschüss.